Kundgabe 6468. Empfangen durch Bertha Dudder am 5.2.1956. Gefahren des medialen Empfanges. Euch Menschen wird viel als Wahrheit unterbreitet, was im medialen Zustand entgegengenommen wurde aus der geistigen Welt. Und ihr vertretet mit Überzeugung oft Lehren, weil ihr überzeugt seid, aus jener Welt nicht falsch unterrichtet werden zu können. Und gerade solche Lehren können von großem Nachteil sein für euch, weil ihr dann nicht mehr fähig seid zur Entgegennahme der reinen Wahrheit. Was medial empfangen wird, gemahnet immer zu größter Vorsicht. Das lasset euch immer wieder gesagt sein. Denn nur selten ist die Atmosphäre, in der sich der Empfänger befindet, so gereinigt, so lichtdurchstrahlt, dass sich Gegenkräfte nicht eindringen können. Und nur dann kann reine Wahrheit auch auf medialem Wege vermittelt werden. Die Gedanken der den Empfänger umgebenden Menschen aber bestimmen auch die Aussagen, die medial gemacht werden. Der Empfänger selbst hat sich seines Willens begeben und wird nun von einem fremden Willen beherrscht. Nur die äußerste Lauterkeit des ihn umgebenden Kreises hält alles Ungeistige fern. So wie aber ein Mensch in dieser Umgebung einen irrigen Gedanken in sich aufkommen lässt, den er bisher vertrat, ruft er jene Wesen herbei, die seinen Irrtum sofort bestärken wollen, weil sie nun auch Zugang haben in diesen Kreis, was nicht geschehen kann, wenn alle Anwesenden nur von dem Verlangen nach reinster Wahrheit beseelt sind und sich voll und ganz Gott und allem Lichtvollen übergeben. Doch dieser allseitige Wille wird bald auch den medialen Empfang ablehnen, denn diese werden nun bewusst Gott angehen um Aufklärung, um Wahrheit. Und ein Ausschalten des Willens, ein Versetzen in den Trancezustand ist nicht mehr nötig, weil Gott eine solche ernste Bitte um Zuleitung der Wahrheit wahrlich erfüllt und aus jenem Kreis sich einen Diener erwählet, dem er sein Wort in bewusstem Zustand vermitteln kann. Wohl kann nicht jede mediale Kundgabe verworfen werden, weil auch zuweilen Lichtwesen diese Möglichkeit nützen, um Verbindung mit den Menschen zu bekommen, von denen sie hoffen, einmal den innigen Kontakt herstellen zu können, der das Übermitteln reinster Wahrheit ermöglicht. Aber es müssen stets diese medialen Empfänge übereinstimmen mit dem Wort Gottes, das im bewussten Zustand empfangen wird. Oft aber werden sich Differenzen ergeben, die Anlass sind zu Meinungsverschiedenheiten, weil solche medialen Empfänge ebenso hoch bewertet werden. Lichtwesen werden sich immer übereinstimmend äußern. Sie werden immer die Wahrheit aus Gott künden. Und jede Abweichung muss ernstlich geprüft werden, ob und wie weit die Umgebung oder der mediale Empfänger selbst gedanklich zuvor schon von der Ansicht durchdrungen war, die im Widerspruch stand zu dem bewusst vermittelten Wort. Es gibt nur eine Wahrheit und diese geht von Gott selbst aus, auch wenn sie von Lichtwesen übermittelt wird. Und wo die Wahrheit ist, dort gibt es keinen Widerspruch. Es gibt aber viele verschiedene Meinungen und es gibt verschiedene Quellen, aus denen die Menschen schöpfen. Doch nur eine Quelle ist der Lebensborn, den Gott erschlossen hat. Er selbst gießt seinen Geist aus in die Menschenherzen, die sich herrichten als Gefäß für den Strom des Geistes. Es ist dieses Herrichten ein bewusstes Werk, eine Arbeit an der Seele, ein Umgestalten zur Liebe, die Voraussetzung ist für das Wirken des göttlichen Geistes. Medial empfangen kann aber auch ein Mensch, der diese Umgestaltung noch nicht zu Wege gebracht hat, indem er sich nur seines eigenen Willens begibt und einen fremden Willen von sich Besitz ergreifen lässt. Und wie dieser fremde Wille geartet ist, bestimmt er selbst und seine Umgebung durch den Reifegrad der Seelen. Jeder geisterweckte Mensch wird sich wehren gegen medialen Empfang, weil er auch die Gefahr erkennt, die sich darin birgt. Und tiefstes Wahrheitsverlangen einen geistgeweckten Menschen immer erfüllt. Ein Medium aber, das einen hohen Reifegrad hat, wird sehr bald fähig sein, bewusst die Botschaften entgegenzunehmen. Und diese werden dann niemals im Widerspruch stehen zu dem reinen Wort Gottes, das dem Lebensborn entströmt, den Gott selbst erschlossen hat. Seid achtsam, wenn ihr Widersprüche entdeckt, und prüfet den Ausgang von sich widersprechenden Lehren. Und so es euer Wille ist, in der Wahrheit zu stehen, wird es euch auch gelingen, Klarheit zu erhalten, wenn ihr Gott selbst bittet um seinen Beistand, wenn ihr ihm jeden Zweifel, jede Frage unterbreitet und immer nur wollet, dass ihr recht belehrt werdet und überzeugt eintreten könnet für ihn und das allein Wahre, für die Wahrheit aus Gott. Amen.